Lektion 1. Im Beruf. Guten Tag. Ich heiße Valtino. Ich komme aus Dresden. Guten Tag, Herr Valtino. Mein Name ist Bühler. Beate Bühler. Freut mich. Woher kommen Sie, Frau Bühler? Ich komme aus Basel. Ich bin Elektroingenieurin von Beruf und arbeite bei der Firma S&L. Und ich bin...